WDR 5. Neugier genügt. Kein guter Tag, um in New York anzukommen. Überall Polizei. Am Vorabend hat es einen Anschlag mit 31 Verletzten gegeben. Die Explosion vom 17. September 2016 bombt die Bürger Manhattans zurück in ihre Erinnerungen an den 11. September 2001. In New York City, reports of a large explosion. Could it have been a bomb? The early indications is this was an intentional act. Could it have been something else? He coordinated 3 terror attacks using homemade bombs. We just don't know yet. That was a bomb, you heard? Ein junger Mann hat mehrere Sprengsätze gebaut und gezündet. Später wird sich herausstellen, dass der 28-jährige Verdächtige zwar einen amerikanischen Pass, aber afghanische Wurzeln hat. Wie gut war der integriert, fragt sich ganz Amerika, während wir mit der Metro durch New York schaukeln. Wegen des Attentats hält die U-Bahn nicht überall. Über unseren Köpfen sichert die Polizei noch den Tatort. In ein paar Stunden soll etwa 2 Kilometer Luftlinie entfernt ein UNO-Gipfel beginnen. Thema: Flüchtlinge und wie sie verteilt werden. Die USA, Einwanderungsland Nummer 1, stehen unter Druck. 85.000 Flüchtlinge lässt Präsident Obama dieses Jahr ins Land. Der Welt ist das zu wenig, Donald Trump zu viel. We have a dysfunctional immigration system. Wir haben ein kaputtes Einwanderungssystem. Wir wissen nicht, wer kommt. Deshalb können wir unsere Staatsbürger nicht angemessen schützen. In seinen Wahlkampf hat Trump ein Angstmotiv eingewoben. Die Angst vor den anderen. Der Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei will Illegale rausschmeißen, Flüchtlinge, vor allem Muslime, gar nicht erst reinlassen. Trump ist ein Gegenkandidat. Er wahlkämpft gegen Eliten, gegen seine eigene Parteispitze, gegen das US-Wahlsystem und kommenden Wahlbetrug. Und auch im Schlussspurt, auf den letzten Metern und mit wachsender Aggressivität gegen all jene, die ihm Sexismus und Steuertricksereien vorwerfen. Mitbewerberin Hillary Clinton von den Demokraten hatte einen anderen Ton angeschlagen. Sie appelliert an die Integrationskraft vergangener Tage, an die Einheit der Nation, an das Gute im Land. Wir lassen uns von der U-Bahn im New Yorker Regen aussetzen. Unsere Verabredung führt uns durch eine Armenküche, in der sich Möhren stapeln, und hinein in ein Kellerbüro. Beim Cabrini Immigrant Service sehen wir, um was es ganz praktisch bei Immigration und Integration geht. Um Essen zum Beispiel. Für Illegale. Falsch, verbessert Sozialarbeiter Javier Ramirez Barón. Wir verwenden hier nicht den Begriff illegal. Das sind Menschen ohne Papiere. Das ist ein sensibler Punkt, speziell für uns als Hilfsorganisation. Wir sagen ohne Papiere. Im US-Wahlkampf war für solche Nuancen kein Platz. Dort ging es fortlaufend um die Frage, was mit den 11 Millionen Illegalen passieren soll, die im Land sind. Der gebürtige Kolumbianer Javier hat inzwischen gültige Dokumente. Aber er erinnert sich an seine Angst davor, nach dem Pass gefragt zu werden, daran, keinen Führerschein machen zu können. Jetzt, in New York, sagt er, sei alles gut. New York hat eine Willkommenskultur. Hier werden viele integriert, aber anderswo ist das anders. Da denken die Leute, wir nehmen ihnen die Jobs weg. Das ist manchmal schwierig. Flug AA435. Wir sind auf dem Weg zu diesem Anderswo. Unser Ziel? San Diego, unmittelbar an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Hier materialisiert sich die Festung Amerika, von der Donald Trump so gerne spricht. Bishop Dermot Rogers will sie uns zeigen. Der Geistliche kommt in schlabbrigen Jogginghosen und einem etwas zu eng geratenen pinkfarbenen T-Shirt. Er beginnt zu erzählen, noch ehe die Bustür geschlossen ist. Wir haben die 11 Millionen Illegalen, die hier sind, praktisch eingesperrt. Die sitzen fest, seit die Grenze dicht ist. Und der Wahlkampf, die weltweite Flüchtlingskrise und unsere Angst vor islamistischem Terror, all das wird dazu führen, dass die Mauer noch ausgebaut wird, egal wer die Wahl gewinnt. Der Bus nimmt eine letzte Kurve. Und dann sehen wir in der Ferne das, was er mit Mauer meint. Jemand, der im geteilten Deutschland, im Kalten Krieg und mit der German Angst groß geworden ist, erkennt das Ding sofort. Hier steht tatsächlich die Mauer. Die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko ist gut 3000 Kilometer lang. Mehr als die Hälfte riegeln die Amerikaner durch dieses Bollwerk ab. In San Diego versucht Dermot Rogers dem mit Menschlichkeit zu begegnen. Every Sunday, the place we're going, I and a group of other ministers. Jeden Sonntag halte ich gemeinsam mit einem mexikanischen Priester einen Gottesdienst auf beiden Seiten des Zauns. Da haben wir hart für gekämpft. Aber unsere Rechte im Grenzgebiet sind eingeschränkt. Grenzoffiziere haben mir schon mal das Mikrofon weggenommen. Das ist ein eklatanter Rechtsbruch. Die beschneiden das Recht der freien Rede. Der Pfarrer müht sich, getrennte Familien zusammenzubringen. Väter etwa, die deportiert wurden mit ihren Frauen und Kindern, die in den Staaten leben. Wir haben Familien, die fahren tagelang quer durch Mexiko und quer durch die Vereinigten Staaten, um sich hier zu treffen. Sie kommen, um einander zu berühren. Aber der Zaun ist inzwischen so dicht, dass nur die Spitze des kleinen Fingers durchpasst. Einmal im Jahr wird das Tor geöffnet. Dann dürfen ein paar Kinder ihre Eltern für 3 Minuten umarmen. Und die Grenzschützer erzählen rum, das hier ist ein Modell, ein gutes Beispiel zur Familienzusammenführung. Das stimmt nicht. Now they run around telling, this is a model border area. We encourage family reunification. That is not true. Wir wollen näher ran an den Grenzwall, müssen die letzten 2 Kilometer aber zu Fuß zurücklegen, durch sumpfiges Ödland. Vor uns auf den Hügeln im Dunst liegt Tijuana. Wer aus der mexikanischen Grenzstadt unbemerkt rüber will, hat kaum eine Chance, meint der Pfarrer. Hier sind Sensoren, Kameras, sogar Mikrofone. Und schauen Sie, da liegt ein kleines Stück drahtdurchzogener Teppich. Das stammt von einem Illegalen. Das binden sich die Migranten um die Füße, um ihre Spuren zu verwischen. Aber Grenzer schauen in den Staub und wissen, da ist einer rüber. Gern hätten wir dazu Details von den Uniformierten der US Border Patrol erfahren, aber die Grenzschützer winken ab. So first things and foremost, we cast no photos or no picture, no recording of any type, sound, anything. I appreciate it. Keine Fotos, keine Aufnahmen, Nachfragen zwecklos. Stattdessen berichtet der Officer von dynamischen Geschehen an der Grenze. Davon, dass die Zahl der illegalen Einwanderer von 500.000 pro Jahr dank Grenzbefestigung auf 27.000 gesenkt wurde. Was er nicht sagt: Drogenschmuggel, die Gewalt der Kartelle fürchten die Grenzer inzwischen mehr als illegale Einwanderer. Letztere tragen in Kalifornien längst zum Wirtschaftswachstum bei. Jeder 10. Job wird von einem sogenannten Illegalen erledigt. Auch das bleibt an diesem Morgen unerwähnt, während über uns Hubschrauber kreisen und weiße Pickups längs des Zauns ihre Runden drehen. Eine Grenzerfahrung. Und mir klingt Trumps Wahlkampfgetöse im Ohr. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. Eine Mauer will er bauen und die Mexikaner sollen's bezahlen. Auf der Rückfahrt gedämpfte Stimmung im Bus und die Erkenntnis: Immigration hat in den USA in den meisten Fällen nichts mit unserer romantischen Vorstellung von Green Card-Verteilung zu tun. Wer als Illegaler geschnappt wird, wird abgeschoben. Obamas Regierungsbehörden haben jährlich etwa 400.000 Menschen deportiert. Das würde sich unter Clinton kaum ändern, sagen politische Beobachter. Wer raus aus der Illegalität will, hat es schwer. Das Verfahren für Illegale und auch für Asylbewerber dauert Jahre, verschlingt viel Geld, sein Ausgang ist ungewiss. Der Kontrast zur staubigen Einöde an der Grenze könnte größer kaum sein. Im wasserarmen San Diego präsentiert sich die Universität mit üppigen Grünflächen, Springbrunnen und Gediegenheit. Im großen Saal trifft sich an diesem Abend das engagierte Bürgertum der Stadt, um über menschliches Miteinander an der Grenze zu diskutieren. Und ich lerne Daniel Torres kennen. Er hat es zu lokaler Prominenz gebracht, denn Torres steht für die absurden Wolken, die das amerikanische Einwanderungssystem schlagen kann. Als Illegaler schrieb er sich in der US Army ein, wurde Marine und kämpfte im Irakkrieg. 2007 wollte niemand zum Militär. Die brauchten Leute. Ich sah das als eine Möglichkeit und habe sie genutzt. Ich wollte nicht ein weiterer Mexikaner sein, der anderen den Job wegnimmt. Ich wollte sagen, ich habe was für mein Land getan. Ich habe nie entschieden, hier hinzugehen. Ich bin als Kind aus Mexiko hierher gebracht worden. Aber ich kann jetzt entscheiden, welchem Land gegenüber ich loyal bin. Und ich bin loyal zu den Vereinigten Staaten. Ich staune. Der Mann liebt das Land. Obwohl die US-Behörden den Kriegsveteranen hochkant rausschmissen, als durch einen Zufall herauskam, dass er keine gültigen Papiere hatte. Obwohl Torres 5 Jahre jenseits der Grenze und getrennt von seiner Familie dafür kämpfen musste, eingebürgert zu werden. Erst seit ein paar Monaten hat er einen amerikanischen Pass. Die Sache ist die, ich bin hier aufgewachsen, aber erst als ich gehen musste, wurde mir klar, wie sehr ich das Land liebe und dass ich unbedingt zurück will. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich wollte nicht glauben, dass ich den Rest meines Lebens dafür zahlen muss. Ich denke übrigens nicht, dass mir das Land etwas schuldig ist. Ich will nicht als Opfer erscheinen. Ich wollte nur einfach zurück in die Staaten, zurück nach Hause, zu meiner Familie. Die Diskussion über illegale Einwanderer haben wir an der Westküste zurückgelassen. In Chicago sind wir nun auf dem Weg zur Flüchtlingshilfsorganisation Refugee One. I guess assisting refugees had become second nature. I don't want to say it has become a career, I think it's a passion. Flüchtlingen zu helfen, ist Melanie Cano zur zweiten Natur, zur Leidenschaft geworden. Die Direktorin der Hilfsorganisation ist ein personifiziertes, das wird schon. Wenn unsere Kunden zu uns kommen, sind sie am Boden zerstört. Vor allem die, die Angehörige verloren haben, Syrer etwa, deren Heimatstädte ausgelöscht wurden. Aber nach 6 Monaten fangen sie an zu lächeln. Sie öffnen sich, kommen gern zu uns, sind stolz, wenn sie Arbeit gefunden haben. Wer zu Melanie Cano kommt, ist anerkannter Flüchtling, hat sich 1,5 Jahre außerhalb der Vereinigten Staaten befragen und in 15 verschiedenen Datenbanken durchleuchten lassen. Wer schlussendlich hinein darf, hat dann in den USA Anspruch auf finanzielle Unterstützung und eine Wohnung. Flüchtlinge dürfen einen Job suchen und an einem Englischkurs teilnehmen. Direktorin Cano nimmt uns mit in einen Klassenraum. Im Klassenzimmer von Refugee One wird Integration sehr bedrückend konkret. In einem fensterlosen Raum kauern Alte und Junge aus 3 Kontinenten, Mütter mit Babys auf dem Arm und Männer auf Klappstühlen. 3 Dolmetscher übersetzen die Worte der Englischlehrerin gleichzeitig. 90 Tage garantiert der Staat engmaschige Betreuung. Danach werden die Flüchtlinge in den amerikanischen Traum des Alles ist möglich entlassen. Was danach wird oder werden kann, wollen wir uns tags drauf in Chicagos arabischer Gemeinde ansehen. Der Busfahrer bringt uns ungern zu der Adresse in der South Side. Schlechte Gegend, sagt er. Wir sind unterwegs in der Mordmetropole der USA. Chicago ist die 3rdgrößte Stadt des Landes, aber was das Morden angeht, Nummer 1. Allein am Labor Day Feiertagswochenende Anfang September sind hier bei Schießereien 13 Menschen getötet worden. Insgesamt in diesem Jahr über 500. Das gab Stoff für den Wahlkampf. Law and order. We need law and order. If we don't have it, we're not going to have a country. And we've got to get guns out of the hands of people who should not have them. Innere Sicherheit, schärfere Waffengesetze, das waren Themen auf den großen Wahlkampfbühnen des US-Fernsehens. Im Büro der Arab American Family Services muss sich Psychologin Nariman Taha mit anderen Flüchtlingsrealitäten auseinandersetzen. Das Wichtigste, was wir tun, unseren Kunden die Wirklichkeit nahebringen. Die Flüchtlinge kommen mit hohen Erwartungen und wir müssen ihnen sagen, Leute, ihr müsst selbst für euch sorgen. Das heißt arbeiten, Geld verdienen. Ihr müsst euer Leben selbst in die Hand nehmen. Der amerikanische Traum wird nicht von allein wahr. Manche kommen mit dieser Erkenntnis nicht zurecht, meint Nariman Taha. Many get frustrated, they isolate themselves, but this is where we work with them. There's a culture shock. Viele sind frustriert, isolieren sich. Sie müssen erst den Kulturschock überwinden. Das ist schon eine große Aufgabe. Ich sage ihnen, vielleicht gehst du eines Tages wieder nach Syrien zurück, aber es geht um das Jetzt. Was machst du aus dem Jetzt? When you go back home to Syria, it's now, the question is now. E pluribus unum. Aus vielen eines. Es ist ein beneidenswerter Spruch, den die Vereinigten Staaten im Wappen führen. Und in einer Mischung aus Trotz und Verzweiflung halten die Amerikaner in diesen Tagen fest an der Geschichte der großen Einwanderernation. Aber der Schmelztiegel hat Risse bekommen und die Präsidentschaftskandidaten haben darauf ihre ganz eigenen Antworten. Donald Trump möchte Amerika zur Festung ausbauen und Menschen, die drin sind, orientiert an Rasse oder Religion, stärker überwachen. Hillary Clinton will den Hass überwinden, wie sie sagt. Einer ihrer Wahlkampfslogans lautete Stronger Together. Zusammenhalten also. Morgen haben die Amerikaner die Wahl. Sie werden entscheiden, welches Konzept sie für zukunftstauglicher halten. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.